Wie hast du die denn aufgegabelt? Clubgeflüster, drei aufstrebende Nachwuchsjournalisten und ein alter Hase servieren euch digitale und analoge Leckerbissen aus der Welt des Journalismus. Ein Medienpodcast des Bremer Presseclub, der hat sich angemeldet heute. Vermutlich habe ich dir das zu verdanken, dass die mir seit einer Stunde folgen. Wir folgen die, glaube ich, auch. Ist vielleicht mir möglich. Auch. Ja, die haben den Raucherbalkon entdeckt und haben, glaube ich, alles abgegrast, was da an Followern drauf ist, ja. Und ich sehe sowas ja immer und habe den natürlich gleich mal angehauen, habe gesagt, ja, dann erzähl uns doch mal bitte, wer du bist und warum du das hier machst. Und er hat gesagt, er installiert sich jetzt den Teamspeak noch auf seinem MacBook. Und dann wollte er uns so ab 7:45, habe ich mal so gesetzt, mal Hallo sagen und uns erzählen, was er macht. Weil der Martin Rützler, heißt er Rützler, ne? Ja. Rützler, ja. Der hat den heute auch irgendwie vertwittert, dass wir jetzt so hier das Gegenstück zur Berliner Podcast-Bubble. sind nicht meine Worte, ich zitiere ja nur. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, dann kommt doch mal vorbei, erzähl doch mal, was los ist. Ich denke, das ist vielleicht was, was uns alle ein bisschen interessiert, was die vorhaben. Nimm das bloß auf, dass ich das morgen hören kann. Läuft schon, Aufnahme. Ja, also wunderbar. Deswegen hatte ich dich ja gerade angehauen, weil ja, du das Mikro aus hattest. Nee, ja. Kein Problem. Ich lasse die erstmal mitlaufen. Ja, ihr kennt mich, ich schneide das unnütze Zeug, schneide ich sowieso raus. Also so schmutzige Witze und Gesänge, och, das Mann, fliegt alles raus. Also dass immer nur 5 Minuten übrig bleiben. Ganz klar. Ja, also alles, genau. Was Hörer bringt, schneidest du raus oder was? Ja, ja, klar. Ja, wie immer, Kai. Ja, ja, genau. So mache ich das auch. Ich habe gestern das erste Mal was rausgeschnitten. Weil wir es so oft hatten. Kai hat es extra betont. Ich habe gestern ich habe den Staubsauger, der Suppe kochen kann, rausgeschnitten gestern. Ja. Kann man machen. Ja, ich habe aber nicht gesagt, du sollst den rausschneiden. Nein, aber du hast ja recht. Aber wir sind ja auch relativ schnell weggekommen von dem Thema. Wir sind dann gleich wir sind ja relativ schnell mit Jörg und Louis Drink auf dem Berg gelaufen. Ja, habe ich gehört. Jojo. Jojo. Hatti, so die haben mich ja gestern ausgelacht. Nicht Warum? Gestern, vorgestern. Wieso? Weil ich eine 6 Liter Zapfanlage zu Hause habe. Okay, was ist bitte eine 6 Liter Zapfanlage? Das ist für einen kleinen Durst. Für einen kleinen Durst zwischendurch, genau. Das Philips Draft-System. Okay. Ja gut, da ging es aber mehr um die Sortenvielfalt, die da im Angebot war, oder? Ich finde die Sortenvielfalt okay. Ja. Kommt doch wahrscheinlich auch noch, aus welchem Gefilden man kommt. Ne? Da gibt es Specs für, das reicht doch, ist auch okay. Ja, was anderes wäre mir auch lieber, aber... Sail away, dream your dream. Segelohr, Tatütata war das, ne? Ja, so in die Richtung. Klaus, kanntest du den Film, den ich dir vorhin empfohlen habe? Nein, den kenne ich noch nicht und... War das nicht eine CD? Na ja, das war die Musik. Das war der Soundtrack, ne? Warte da, aber, oder? Ja, aber du müsstest das kennen. Es gab in den 60ern oder 70ern, da gab es in der Nordsee ein Piratensenderschiff. Okay. Und die haben so, naja gut, halt die Musik der 60er da den Leuten verteilt und hatten halt einen riesengroßen Fanclub. Und da ist der Film drüber. Und das ist halt mit der Mucke aus den 60ern halt richtig schön, ne? So. Der Film Radio Powerplay mit Gottfang an mit Schalke auf. Das ist der schönste Lebenslauf. Nee, gab's da nicht mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk? Radio Powerplay war das. Genau. Das war das, oder? Piratensender Powerplay. Ja, in ihrem komischen, was weiß ich. Ja, so Clubgeflüster ist im Flur. Mal gucken. Deutschrem irgendwas. Mal gucken, ob er drunter schafft. Das Ding nennt sich irgendwie Radio Rock oder so. Vielleicht können wir das ja heute auch so machen. Gestern hat das wunderbar geklappt. Ja. Dass wir die Links unten reinposten. Ja, kann man gerne machen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Sonst muss man nachhören und alles nochmal zusammenpömpeln, ne? Ihr braucht ein Dokument. braucht man nicht, das hat doch super funktioniert gestern. Ja. Clubgeflüster, ja, da das schon in den Channel worden, Floor ich ein. Mal den ersten Link rein. Ja, wo denn? Achso, oh, ich bin auf dem falschen Reiter. Dass der nicht automatisch in den Reiter springt, wo man gerade ist, ist auch ein bisschen komisch, gell? Ja. Jetzt habe ich mal noch eine technische Frage. Ich sehe das immer in dem Blick in die Pod-WG. Da steht immer, was weiß ich, 3 User von 30 angemeldet. Heißt das eigentlich, wer kennt sich aus hier in diesem Teamspeak? Heißt das, bei 30 Usern ist das Ding hier dicht, oder wie muss ich das verstehen? Ja. Ja. Tatsächlich. Ja, du kannst gewisse Slots kaufen und das wird ein 30er sein. Wenn mehr benötigt wird, musst du halt was Größeres kaufen. Okay. Ja, ja, ist ja nur mal interessant zu wissen. Ja, nö, das ja. ist ja kein Problem. Ja. Deswegen schwätzen wir ja. Ja, weil die Hälfte haben wir schon gehabt, 15 Stück, ne? Na gut, es kommt und geht ja mal immer jemand. Also ich muss da auch ehrlich sagen, mehr wie 15, 20 Leute in einem Channel, da wirst du ja kirre. Ja. Ja, wenn, weiß ich nicht, wenn du jetzt so einen extra Zuhörerraum hast oder irgendwas, wo du jetzt sagst, ne? Nach dem Motto hier, wer nur zuhören will, lockt sich unten ein und die reden dann oben und man zieht ja. Leute hoch. Also je nachdem, was du planst, ne, zu machen. Das wollte ich nur mal wissen. Ist dann okay. Müssen wir also noch eine Spendenbox neben der Tür anbringen auf dem Balkon, dass jeder da hier vorbeikommt, da 2 Euro reinsteckt, damit man das realisieren kann. Ja, die Spendenbox gibt's ja schon. Vor allen Dingen müsst ihr aufpassen, dass der Balkon auch nicht einkracht, ne? Also den Arabier mit, der hing echt schief, also sah echt übel aus von dem. Der Raiden hat auch schon Stahlträger eingezogen. Jo. Oh, hier, schau mal, der. Ja, gute Form. Clubgeflüster, gleich mit Aufnahme auf den Balkon erscheinen. Servus. Hallo. Hallo. Ah, da kommt was. Ich glaube, jetzt bin ich da. Ich glaube nichts. Hervorragend. Ja, hervorragend. Guten Abend. Sogar ja, sehr wunderschön. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, und gleich mit Aufnahme hier rein, das ist gute Form. Naja, ich habe natürlich mir zuerst die FAQs durchgelesen, wie man das so machen sollte. Sehr schön, sehr schön. Lockt sich ein und nimmt gleich auf, das steht in den FAQs, sehr geil. Genau, da steht, bitte nehmen Sie gleich auf. Von uns liest. Nee, aber das wird zumindest in dem Videotutorial gesagt. Ja? Tatsächlich. Ja, der Herr mit dem netten fränkischen Akzent ist das, glaube ich, erklärt das da ganz reizend. Der liebe Reden, ja. Okay, super. So, aber liebe Freunde der Nachtmusik, ich muss noch mal 5 Minuten, weg und dann bin ich gleich wieder da, ja? Okay, ja, wir sind den ganzen 8. Abend da, kein Problem. Großartig. Bring mir mit. Genau deswegen muss ich noch mal weg. Jo, dann ist gut. Ciao. Nee, wollte nur testen, ob es klappt und es geht ja großartig, super. Sieht gut aus. Bis dann. Jo. Ciao. Ich muss ein anderes Bier trinken, dieses Augustiner, das schmeckt so gut, das ist immer so schnell alle. Das ist Mist. Ja. Auf dir, Bex. Nee. Hey, wir haben heute Besuch aus Bremen nachher. Ja, das also macht ja nichts, Vorsicht. aber mit da kann ich ja nichts dafür, wenn die kein Bier brauchen können. Ja. Also, mit Bex würde ich, was weiß ich, Kleister anrühren oder so. Ich bin gerade mal auf der Internetseite vom Bremer Presseclub, Alter. Was hat er denn da für eine Trulla da dran am Start? Wie heißt die? Hanna Arendt? Wo hat der da? Hab ich nicht gesehen. Wo denn? Geh mal auf bremerpresseclub.de. Ja, bin ich. Und dann so die letzte Folge, die... Der Club. Achso, du bist bei... Ich bin jetzt bei der Club-Veranstaltung-Podcast. So. Und dann die letzte Folge. Ist unten im Link, im Dings... Das wisst ihr ja alle gar nicht. Das gehört ja normalerweise, also die Plattform SoundCloud gehört ja eigentlich den Herrn Backhaus. Das will er noch nicht so verraten. Er muss es umbenennen, weil früher hieß die Plattform nämlich SoundClaus, aber das wissen die wenigsten. Jetzt sei mal still da. Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen. Aber das Bild von der Trulla mit der Kippemund, das sieht ja echt schräg aus. Hannah Arendt. Im Gespräch mit Günter Gauss. Günter Gauss. Okay. Wer auch immer die beiden sind. Aber darunter Folge 3. Das ist eigentlich das Interessante. Bier und Journalismus. Ich denke, da sollten wir mal genau nachfragen heute. Heute gehen Justus, Karin und Theo in die Kneipe. Hm. Alter, ein ganz altes Video da von Klaus Kinski, Alter. Der sah damals schon echt so schräg aus. Das ist doch wahrscheinlich dieses Klassiker, wo er da den Kameramann da von der Seite anmacht. Was reden Sie mich hier so blöd an? Ach ja. Hm. Naja, okay. Günter Gauss im Gespräch mit Rudi Dutschke. Na, schauen wir mal. So, Pottwichteln war aus den, was, bla und bumm. Alle abgegeben jetzt schon, weiß schon einer was? Nee, es fehlen noch ein paar. Gibt Nachzügler, ne? Ich hab das nur mitbekommen, dass da so viele noch nicht abgegeben haben. Ja. Ich glaube, 12 waren es oder so. Boah, das ist viel. Ja, erst überlegen, dann anmelden. der war böse jetzt, Entschuldigung. Nö, aber... Ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der da unten links reinkopiert? Ja, ne? Bin ich. Im Moment schon, ja. Im Moment schon. Kann man die eigentlich dann ordentlich da rauskopieren? Ja, kann man schon. Mhm. Ah ja, da kannst du das ganze Ding markieren und fertig aus. Ne? Vor allen Dingen kannst du das auch morgen früh machen. Die sind ja morgen früh nicht weg, weil ich war nämlich heute Morgen um 7:45 hier schon und zum Frühshoppen. ich war eigentlich hier drinne und habe immer hin und her geswitcht. Ich war am Shownotes schreiben, habe dann die ganzen Links rauskopiert. Okay. Mit einmal kam eine Stimme. Hallo, hatte ich. Alter, 7:45, Alter, wer spricht mit dir? War schon einer da heute Morgen in der Teamstock. Ja, haben wir erstmal eine halbe Stunde über Kameras gemacht, weil er ist nämlich aufgestanden früher, wollte nämlich Kameras, Geschenke für seine Familien bestellen. Naja. Ja, der Kai ist ja fein raus, der hat ja schon alles zusammen. Jo. Hab ich gehört. Vorhin. Alles fertig. Ich habe nicht mal einen Wunschzettel vorliegen. Nur noch einpacken. Ich habe nicht mal einen Wunschzettel vorliegen, Stand heute. Ja. Aber das teilweise hört, das, auch nicht. Das hörte sich aber viel an bei dir. Du hast viel, viel zu beschenken, ne? Nichten, Neffen oder irgend sowas, ne? Ja, ich habe 5 Neffen, / Nichten. Aber die Elli macht ja, ich habe mit Elli heute bei Facebook ein bisschen geschrieben. Wir sind heute nämlich seit hier, wir sind nämlich so seit heute seit bei Facebook. Oh. Oha. Oha. Und sie fragte mich, gibt es denn irgendwo so ein Inhaltsverzeichnis von den ganzen Podcasts? Da dachte ich, ja, iTunes, ne? Pod-Union. Ja, Pod-Union. Ja, super. Ja. Pod-Union ist, glaube ich, nicht, ich meine, da sind viele, aber ich meine, gelistet alle sind sie wahrscheinlich bei iTunes, nehme ich mal an, ne? Gelistet alle wirst du nichts finden. Ja. Ich auch nicht. Man könnte ja auf der Seite vom Raucherbalkon noch eine Übersicht machen von den teilnehmenden Podcastern hier. Die gibt's schon. Ach, die gibt's schon? Ja, auf dem Blog ist es drauf. Echt? Ja, das also kommen gesehen. Da ja, gibt's die Empfehlung. Kommen wir hier dazu. Und da ist dein das Nebensprechen auch schon dabei, wenn du da drauf bist. Dann habe ich dann muss der Robert noch mit rein. Der hat ja seinen Lokomotivencast nun auch am Start, ne? Sehr gut. Ja, seit heute oder seit gestern? Ich hab's heute erst gesehen, muss ich sagen. Aber gestern Fitz, war ich. Fitz, FIZZAT/podcast. Gib mal ihm den Link dazu, dann mach ich den gleich rein. Dann mach ich den gleich mit dazu. Ja, mache ich den gleich. Ich hau ihn hier unten rein. Hier. Ja, Edge. Genau. Na, ist schon da, alles klar, ist schon unten. Österreich. Genau. Hm. Nullnummer schon gehört. Das ist aber schön, wenn man mit so einem schönen Lachen begrüßt wird. Hallo, da bin ich wieder. Ja, servus. Willkommen zurück. Und gleich mit einem professionellen Mikrofon, das hört man sofort. Ist das so? Ich finde das nämlich ausgesprochen schlecht, was ich hier gerade benutze, aber ich habe nichts Besseres. Was ist denn das? Was hast du für eins? Das ist so ein Sennheiser Headset, aber da ich arbeite ja beim Radio, ich bin also ziemlich nerdig, was das angeht. Na gut, wenn du beim Radio arbeitest, dann... Ich dachte schon, es wäre so ein billiges Neumann. Nee. Nee, passt schon ganz gut. Also wenn es für eure Zwecke taugt, dann bin ich sicher. Zufrieden. Auf jeden Fall. Wir haben hier Schlimmere. Ja. Also du bist schon ganz weit vorne. Wunderbar. Wunderbar. Ja, das war ja, ist ja sehr interessant, was ihr da betreibt. Ihr seid da so bei mir in der Timeline aufgeschlagen. Mit eurem, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig sage, Bremer Presseclub. Genau, Bremer Presseclub. Also, magst du uns erzählen, was ihr vorhabt, was ihr macht? Weil, wir haben, ist der Micha noch da? Nee, Micha ist schon. Er hört mit, ja. Er hört kommt mit. Der kommt nämlich aus Bremen und, der hat in dem Bereich Podcast im Raum Bremen mal mir so im Vertrauen gesagt, da wäre nicht so viel gebacken eigentlich da oben bei euch. Jetzt bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast an der Stelle. Ja, also das ist so halb richtig, würde ich sagen. Also ja? Jetzt ist Bremen natürlich nicht eine Metropole, wie es Hamburg oder Berlin ist, aber Bremen ist jetzt nicht auch gerade eine kleine Stadt und irgendwie also doch ein ganz netter Medienstandort. Und es gibt auch ein paar Podcasts aus Bremen, die mittlerweile recht bekannt sind. Also ich glaube, so der am größten durch die Decke gerade geht, ist Gefährliches Halbwissen. Die haben es ja auch irgendwie geschafft, in die hoch umkämpften iTunes neu und beachtenswert Sachen gerade reinzukommen. Und dann gibt's noch einen Podcast, der heißt 4, der beschäftigt sich so ein bisschen mit Start-up-Fragen. Und jetzt quasi, ja, neu am Firmament, das sind wir. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie die Szene da groß aufmischen werden, aber ich fände es schon ganz schön, wenn wir auch, weil wir ja nicht nur ein Podcast sind, sondern eben auch ein Club, ein Presseclub, so ein bisschen zu Hause werden könnten, weil wir auch ein Clubhaus haben für Leute, die Lust haben, Medien zu machen, Podcasts zu machen, weil wir auch Equipment dafür haben. Das ist so das erste Pilotprojekt jetzt, das Clubgeflüster, das ist ein Medienpodcast. Ah, okay. Wenn du sagst, ihr habt ein Clubhaus, das heißt, das ist wirklich physikalisch anpeilbar irgendwo mit Adresse und da kann ich hinkommen. Das hat richtig eine Tür, das ja. da kann man reingehen, hat auch ein Dach. Ja, oh Gott, ja wie hier bei uns Dach. Wie bei uns auf dem Balkon hier, ja. Ja, ja, oh, ja okay. Ist ganz schön kalt hier eigentlich, ne? Ja, der Heizpilz ist kaputt, dafür entschuldige ich mich hier in aller Form. Ja. Ja, das liegt am Hausmeister, der hat gerade Urlaub. Hier müssen wir mehr rauchen. Ja, genau. Gut. Wird auch heiß und Glühwein trinken. Ja, okay. Ja, ja, wir sind wirklich ein Club, ein eingetragener Verein. Der Presseclub in Bremen, der ist schon, das ist eigentlich eine ganz alte Veranstaltung, gibt schon seit über 40 Jahren da in Bremen. Und das war früher ein Club, wo die hochnotpeinlichen Journalisten der Freien Hansestadt Bremen sich getroffen haben, um da miteinander große Havanna-Zigarren zu rauchen und mit den Politikern da aus dem Nordwesten sich zu treffen. Und er hatte so seine Hochzeit in den 80er Jahren, würde ich sagen. Und jetzt war das so, dass der Club etwas, ja, ich will sagen, vergreiste, wenn nicht sogar ausstarb. Aber es gab eben noch dieses Haus. Und ich habe mir, kurz noch zu mir, ich heiße Justus, ich bin 33 Jahre alt und arbeite da beim Radio, bei Radio Bremen. Aha. Und ich habe mir mit zwei Kollegen gedacht vor einem guten Jahr, Mensch, das ist doch eigentlich eine geile Sache. Die haben ein Haus da mitten in der Bremer schönen Altstadt. Da kann man Dinge tun, sei es irgendwie Veranstaltungen machen oder vielleicht auch Podcasts und sowas. Lass uns da eintreten in den Club und den Laden übernehmen. Und das haben wir gemacht und jetzt sind wir da seit einem Jahr im Vorstand und versuchen so ein bisschen diesen alten Tanker-Presseclub umzubauen, unter anderem jetzt mit unserem Clubgeflüster-Projekt. Was ist das für ein Projekt? Also ich meine, wir haben eben gerade mal schon im Vorgespräch mal auf die Seite geguckt. Worüber podcastet ihr? Also was ist so euer Hauptziel? Also das Hauptthema sind Mediendebatten, Pressedebatten. Also jetzt nicht irgendwie so hochnotpeinlich. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Folgen, das ist ja noch nicht so dolle viel. In der ersten haben wir darüber gesprochen, wie wird man eigentlich Journalist? Da haben wir darüber gesprochen, wie wir das überhaupt gemacht haben, wie schwierig das war und welche Wege man da gehen sollte, wenn das andere Menschen auch machen wollen oder welchen Wege man vielleicht nicht unbedingt gehen sollte. Dann haben wir mit einem, in der zweiten Folge haben wir mal mit einem Bremer YouTuber darüber gesprochen, was eigentlich, ja, also wir verstehen das auch manchmal so ein bisschen als Erklär-Podcast, wie YouTube eigentlich funktioniert, wie die ganzen Netzwerke dahinter ticken. Also das wissen ja auch gar nicht so viele, dass YouTube ja von diesen ganzen Netzwerken, ich will nicht sagen fremdgesteuert wird, aber Mediakraft und wer da alles dahinter sitzt. Dann haben wir mal über, ja, so ein bisschen launige Themen, Bier und Journalismus. Da hatte unser alter Sack, den wir dabei haben, Theo, der meinte, ihr Journalisten heute geht viel zu wenig in die Kneipe, weil ihr müsst in die Kneipe gehen, um die wahren, richtigen Stories zu kriegen. Ihr sitzt immer nur am Schreibtisch. Ich glaube, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie gute Interviews funktionieren und haben so ein paar ganz legendäre mal rausgesucht. Ja, das sind so die Themen und ja, darüber sprechen wir. Ich muss gerade schmunzeln. Das ist ja wie bei uns. Den alten Sack haben wir ja auch hier. Das ist der Klaus. Der bringt mich hier als Bier trinken. Oh, ja. Danke für die Blumen, Martin. Aber ich hab gerade mal geguckt, eure Podcasts sind nicht bei iTunes gelistet. Ihr habt die bei Soundcloud gehostet. Ist das richtig? Auch. Aber wenn du bei iTunes Clubgeflüster eingibst, dann müsstest du da auch hinkommen. Und auf der Webseite ist auch ein Link zu iTunes. Ah, also, okay. Ah, schon gefunden. Nee, ist richtig. Ist alles da. Alles gut. Nichts. Hab das falsch gesagt. Weil wir hatten eben gerätselt. Oh, Soundcloud. Ist nur ein zweites Medium, wo ihr es abgelegt habt. Soundcloud benutzen wir nur, weil das einfach ist, als den Embed-Code auf unsere Website zu hauen, damit das Leute, die kein iTunes nutzen, auf der Webseite auch hören können. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ah ja, da kann man sich das so vorstellen, dass ihr so eine Art Schnittstelle seid zwischen herkömmlichem Radio und hallo, hier sind die neuen Medien? Wenn das so wäre, wäre es schön. Also es ist so, dass wir alle beim regulären Radio arbeiten, beziehungsweise nicht alle. Unsere Mitpodcasterin Katrin, die ist Printjournalistin, also die arbeitet bei einer Zeitung, beim Weserkurier, ist da Redakteurin. Und Marcel, mein Mitpodcaster, und ich, wir arbeiten bei Radio Bremen, das ist diese kleinste ARD-Anstalt, also was, weiß nicht, wo ihr jetzt herkommt, teilweise aus Bayern, würde ich mal schätzen, oder Niedersachsen habe ich auch, was da der NDR oder der Bayerische Rundfunk ist, ist Bremen. In Bremen ist ja das kleinste Bundesland. Wir haben auch einen eigenen Sender wie den NDR, nur dass der halt viel winziger ist. Und mit auch 4 Hörfunkwellen und auch ein bisschen Fernsehen fürs Erste und auch für Arte und so machen wir recht viel. Und da arbeite eben ich. Und ich finde aber auch wie viele andere, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu wenig Inhalt machen und dass dafür zu wenig Platz ist. Und ich finde Podcast ein so geiles Medium, um einfach mal länger als 5 Minuten zu reden oder vielleicht sogar länger als 1 Stunde oder vielleicht sogar 3 Stunden. Und ich bin Podcast-Fan seit fast der ersten Stunde, also irgendwie seit 2005, als man die Dinger da sich runterladen konnte mit dem iPod. Höre ich Podcasts und jetzt haben wir uns vorgenommen, mein Gott, wir müssen das eigentlich auch mal machen. Ja, vor allem schmeißen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Inhalte irgendwann weg immer, ne? Nach einer gewissen Zeit, oder? Du kommst ja nicht mehr dran. Ja, ne? Das hat aber einen Grund. Also wir würden gerne, jetzt sage ich mal wir Öffentlich-Rechtliche, weil ja, gehört zu dem Laden auch dazu sozusagen. Ja, klar. Wir müssen das machen, weil wir mal einen Prozess verloren haben gegen Spiegel und Springer und die Zeitungen. Weil die sagen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihre Sachen zu lange im Internet lassen, dann klickt uns keiner mehr. Und deswegen müssen wir aktuelle Sachen nach 7 Tagen rausnehmen. Wir würden es gerne länger drin lassen, also gerne auch ewig. Ja. Und nicht aktuelle Sachen müssen wir nach 1 Jahr rausnehmen. Also zum Beispiel das ARD-Radio-Feature, was so ein großer was auch als Podcast verfügbar ist, da müssen wir immer nach 1 Jahr das rausnehmen. Und das ärgert uns schwarz, weil wir haben die Sachen, wir würden sie gerne anbieten, aber wir dürfen es nicht. Und was halt blöd ist, weil ja alle dafür auch schon Gebühren bezahlt haben, ne? Und jetzt müssen wir es rausnehmen. Das ist ätzend. Ja, das ist ja diese ständige Diskussion, ne? Das sind ja Sachen, die aus der öffentlichen Hand schon bezahlt sind und dann komme ich nicht mehr dran, ne? Das ist ja wie, wenn einer, du kaufst eine CD und nach 4 Wochen kommt einer und versteckt die irgendwo im Haus, ne? Genau. Ja. Genau. Wie müssen wir uns das vorstellen? Bist du Moderator oder Journalist bei Radio Bremen? Also bist du hörbar im Radio oder nicht? Ich bin auch hörbar. Ich bin kein Moderator. Also Moderatoren sind ja beim Radio die wenigsten. Also von so einem Team, was einen Sender macht, sagen wir mal, das sind so ja, gut 100 Leute durchaus mal, wenn es ein anspruchsvoller Sender ist mit Nachrichten und allem drum und dran. Da sind dann vielleicht 10 Leute Moderatoren und der Rest sind Redakteure vor allen Dingen. Also die Leute, die Sendung machen. Die Moderator moderiert ja wirklich nur. Der spricht nur das, was wir als Redakteure ihm auf den Tisch legen. Also meine Arbeit besteht darin, zum Beispiel zu gucken, ey, was brauchen wir für Themen am nächsten Tag? Machen wir morgen irgendwie Paris-Klimagipfel? Machen wir die Flüchtlingskrise fliegt Angela Merkel um die Ohren? Und mit wem sprechen wir darüber? Also dann mit Korrespondenten auszukakeln in Berlin oder sonst wo auf der Welt. Wie machen wir so ein Gespräch, wie führen wir das, und das ist viel Kommunikation mit Leuten, viel Nachdenken, viel Zeitung lesen, viel Trüffelschwein spielen, nach Themen suchen auch. Aber ich bin auch gerne selber vor dem Mikro, weil ich das gerne mag, also ich mache auch mal Sachen auf dem Ü-Wagen oder eigene Reportagen und sowas. Ja, aber du hast ja auch gesagt, dass viel aus dem Netz verschwindet. Es gibt ja viele Radiosender oder auch Fernsehsender, die eigene Podcasts haben. Hat Radio Bremen denn auch eigene Podcasts, also selber von Radio Bremen, wo ihr auch als Redakteure da zusteuern müsst, also den Material liefern müsst, oder hat Radio Bremen jetzt gar nichts? Also das ist ja bei fast allen Öffentlich-Rechtlichen so, dass die Podcasts, die die anbieten, ein Aufguss sind von den Dingen, die sowieso schon mal im Radio gelaufen sind. Also es wird nichts nur als Podcast produziert für iTunes oder für die, was man eben, wo man sich das so anhört, was ich total schade finde, sondern es werden einfach nur die Sachen genommen, die sowieso im Radio gelaufen sind, und die werden dann einfach eingespeist über den RSS-Feed. Ja, aber die verschwinden dann nicht, weil du ja sagtest, nach einem Jahr, das muss ja dann irgendwie raus, weil sonst gibt's wieder eine Klage, oder wie läuft das mit den Podcasts? Nee, also jeder Content, auch Podcasts, muss nach einem Jahr weg. Müssen wir nach einem Jahr löschen. Das ist leider so. Ich fände es cool, wenn wir sozusagen auch mal den Mut hätten und die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt sagen würden, ey, Podcasts sind toll, lasst uns nur für dieses Format produzieren. Also nicht unbedingt für unsere Sendung und so, sondern wir machen Podcasts. Aber da fehlt so ein bisschen noch gerade in den Chefetagen überhaupt das Wissen, dass es Podcasts gibt, und ein Gespür dafür, wie cool das auch sein kann. Ihr habt jetzt gesagt, mit eurem Clubgeflüster, ihr habt auch Equipment da, wollt ihr auch anderen Leuten anbieten, dass sie sagen, Mensch, kommt her, das Medium Podcast ist total interessant, wollt ihr die Leute ranführen? Also ich weiß ja, dass in Essen im Unperfekthaus, da ist es ja ähnlich, dass es dort Material gibt und die Leute da rangeführt werden, und ihr wollt das jetzt im Raum Bremen die Leute ranführen, sagen, Mensch, komm, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr was machen, oder wie muss man sich das vorstellen bei euch? Ja, genau so haben wir es vor. Das ist sozusagen die Idee, die wir langfristig haben. Und wir haben ja als eingetragener Verein sind wir halt gemeinnützig. Und ich sehe so eine Aufgabe von einem Presseclub in Zeiten wie heute auch gerade darin, vielleicht sowas dann anzubieten. Das ist ja eigentlich ein perfekter Rahmen dafür. Und genau, wir sind halt jetzt gerade dabei, das aufzubauen. Wir suchen, wo sind überhaupt Leute, die Interesse haben in Bremen, im Nordwesten, die Podcasts machen, die ein Interesse daran haben, im Presseclub sich dann vielleicht auch einzutreten und da selber mitzumachen, zu podcasten. Und wir wollen erstmal nur ein Möglichkeitsraum sein, wo solche Dinge gemacht werden können. Weil wir ein Haus haben, weil wir das Equipment haben und weil wir als Radioleute natürlich auch gerne ein paar Tipps geben, wie man Gesprächsführung macht und sowas. Ja, sicherlich, klar. Ich meine, muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, wenn er sagt, ich möchte podcasten. Ich meine, der eine sagt, okay, ich habe unwahrscheinlich viel Ahnung von Volleyball, ich mache jetzt einen Podcast über Volleyball, und der nächste sagt so, also viele bei uns, die jetzt gerade hier sind, also wir machen ja alle viele Lava-Podcasts. Gut, ich bin auch im Bereich Geocaching unterwegs, und andere Sparten haben wir auch, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, bei euch erstmal egal, Hauptsache erstmal das Medium-Podcast erstmal an die Leute ranführen, oder? Ich glaube, genau das müssen wir machen. Wir müssen das Medium Podcast ein bisschen bekannter machen, gerade vielleicht auch in der Stadt Bremen. Ich sehe auch unsere Aufgabe darin, weil du sagst Schnittstelle zu den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir vielleicht auch dadurch, dass wir Podcaster ein bisschen näher an Sender ranbringen und was die für coole Formate machen, vielleicht dann auch es ihnen zu ermöglichen, auch mal in einem Rahmen von sowas wie im öffentlich-rechtlichen Programm so etwas zu machen. Das wäre so meine Langfristperspektive, wenn man das schafft, sowohl die Podcaster mehr zu den Öffentlich-Rechtlichen zu bringen und die Öffentlich-Rechtlichen auch ein bisschen zum Podcast, weil das finde ich total schade, dass es da nicht mehr Zusammenarbeit gibt. Und man muss ja auch sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie sie jetzt Podcasts machen, diese ganze Szene auch ein bisschen kaputt machen. Also das sage ich auch ganz kritisch, weil wenn man sich iTunes anguckt und du siehst nur von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwelche 5-Minuten-Podcasts, die ein Aufguss sind von den Dingen, die sowieso schon im Programm gelaufen sind, dann hat das, wie ich finde, nichts mit Podcasten zu tun, so wie ich die Podcast-Szene verstehe, nämlich als eine Graswurzelbewegung, aber eine, die auch wirklich gute Qualität gerne macht. Und das ist in Amerika ja ganz anders. Ja gut, also wir haben ja nun wirklich hier unsere Community. Ich meine, die funktioniert relativ gut, aber wir haben natürlich nicht so eine Masse an Werbung, um irgendwelche Leute jetzt bei den iTunes als Empfehlung der Woche zu bringen oder so. Ich meine, wie gesagt, es sind Laber-Podcasts oder irgendwelche Kanten-Podcasts, Wissenschafts-Podcasts. Die kommen da schon natürlich schon eher irgendwie in die iTunes-Charts nach oben als wir jetzt hier mit unserem Raucherbalkon. Das ist ja einfach so eine 0815-Nummer, die ist ja aus dem Joke entstanden vom Klaus. Ne, Klaus? Ja, ich weiß, ich bin hier der ausgemachte Schuldige an der ganzen Geschichte, aber ist okay, passt. Es kommen interessante Leute her. Was mich interessieren würde, habe jetzt mal ein bisschen noch rumgeklickt, Mitgliedschaft bei euch im e.V. bietet zahlreiche Möglichkeiten, an spannenden Veranstaltungen teilzunehmen und Kontakte zu knüpfen. Darunter versteht ihr auch genau dieses, wir fördern auch Talente, notfalls also über Technik und auch Werbung oder wie kann ich, also was wäre der Vorteil einer Mitgliedschaft in einem e.V., wenn ich einen Podcast machen will? Das würde mich interessieren. Wir sind ja jetzt kein Podcast-Club e.V., sondern wir sind ein Presseclub, deswegen machen wir vorrangig natürlich Veranstaltungen mit Journalisten, was so unser, ja, jetzt klingt so ein bisschen bekloppt, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, was so unser Kerngeschäft ist, ja, immer raus, ist, dass wir Journalisten einladen und die erzählen von ihrer Arbeit. Also das sind sind sehr oft Korrespondenten, das sind Leute, die Bücher schreiben, das sind aber auch Politiker oder ja, alle Leute, die journalistisch arbeiten und die wir interessant finden. Bin jetzt gerade dabei, mit händeringend versuche ich gerade Thilo Jung einzuladen, damit der bei uns einen Vortrag hält, aber der ist irgendwie, also den bei dem Termin zu kriegen, ist schwieriger als beim Papst, habe ich das Gefühl. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Ja. Ja, aber das ist so unser Kerngeschäft, dass wir eben in diesem Clubhaus Veranstaltungen, Diskussionsrunden machen, wo Hintergrundgespräche geführt werden können und wo Journalisten sich austauschen, wo aber eben auch alle Leute, die sich als die sich als Menschen begreifen, die gerne Journalismus lesen, hören, gucken, hinkommen können und mit den Leuten in Kontakt kommen können, die Journalismus machen. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil es ja also Stichwort Lügenpresse, extreme Vorurteile gegenüber Journalisten in letzter Zeit gibt. Und ich glaube, das kommt daher, weil Journalisten auch viel den Fehler gemacht haben, sich in so einen Elfenbeinturm einzumauern und zu sagen, wir sind die Gatekeeper und uns kann eigentlich keiner was. Und wir wollen letztlich ein Ort sein, wo Journalisten sich präsentieren, gerne das tun, wenn man mit denen redet, aber eben nicht nur untereinander, sondern eben auch mit ganz normalen Bremern oder jeder, der kommen will, könnte auch gerne aus Berlin oder Bayern kommen. Ja, finde ich eine super Sache. Also hat mir wirklich, also auch so beim Durchschauen schon sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Was war das mit dem, wir gehen in die Kneipe und machen Journalismus? Die habe ich noch nicht gehört, die werde ich auf jeden Fall anhören. Ja, ich weiß warum. Das ist ja, als ich bin ja Musiker, das ist meine Kernkompetenz quasi. In die Kneipe gehen ja, und klar. Trinken. Ja, und arbeiten. Ne? Das ist bei Journalisten auch die Kernkompetenz, ja, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß, ich treffe einige von euch ab und zu in München, die dann da gerade Feierabend machen. Ja, ich finde es eine total spannende Sache und vor allem finde ich ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast und hier mal vorbeikommst und das vorstellst. Also das finde ich sehr, sehr schön. Also ich sag das nochmal für die Leute, gerne, die das aus der Konserve hören, www.bremerpresseclub.de ansurfen und Podcast kann ich abonnieren, oder? Habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, aber ihr habt so ein RSS-Feed bestimmt, ist alles dabei, alles, ne? iTunes, Soundcloud, alles da. Und dann Podcast kannst du abonnieren, iTunes, ja. Soundcloud, so die üblichen Wege. Genau. RSS. Dann gibt's noch clubgeflüster.de, da findest du es auch. Ja, ja. Und genau, es ist, also wenn man zum Podcast surfen will, dann ist es am einfachsten clubgeflüster, also ohne Ü, clubgeflüster.de einzugeben, dann kommt man direkt hin. Ja, das gehen wir doch gerne so weiter. Und dann hoffe ich, dass ihr da richtig, richtig ein großes Fass aufmacht da oben in Bremen. Und ich glaube, unser Micha hier, der wird sich auch freuen, wenn sich da was tut. Du, der unterschreibt an der mir Stelle. So, der unterschreibt mir so eine Beitrittserklärung. Ja, ja, der ist jetzt schon, der ist jetzt ja, schon, fax ich gleich rüber. Ja, der ist jetzt schon offline, der druckt's wahrscheinlich gerade aus. Der druckt das Internet aus. Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich mich an der Stelle jetzt mal hier offiziell schon mal verabschieden und mal die Aufnahme beenden und ich denke, wir können noch ein bisschen vielen weiter Dank quatschen. Jo, danke. Es war mir eine Freude. Jo. Dankeschön. Tschüss.